Schönster Name, höchster Name. Danke, Jesus, der Name, vor dem jedes Knie sich beugt im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge bekennt, dass du der Herr bist. Halleluja, Jesus, du bist der Herr. Kein anderer ist Herr, außer dir alleine. Wir rufen es heute aus, du bist der Herr. Du bist der Herr über Deutschland. Du bist der Herr über Europa. Du bist der Herr dieser Welt. Du bist der Herr des ganzen Universums und keiner kann dir das Wasser reichen. Wir erheben deinen Namen, wir erheben deine Power, wir erheben deine Herrlichkeit. Du bist der Herr der Herrlichkeit. Halleluja. Du bist der, der auf dem Thron sitzt und der regiert. Halleluja. Und mit dem wir regieren. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. In dieser Zeit. Danke, Herr, für den Weckruf, der in dieser Zeit ausgeht. Halleluja, mit dir zu herrschen und mit dir zu regieren. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du zurückkommst zu einer wunderschönen Braut. Halleluja. Halleluja. Weißt du, jedes Mal, lass dich nicht ablenken. Jedes Mal, wenn wir uns hingeben, jedes Mal, wie wir es vorhin gesungen haben, auch ich gebe mich hin, Herr. Ich gebe mich dir hin. Einfach, das gibt dem Herrn Ehre. Und wieder tiefer sind wir ihm hingegeben. Weißt du, das bewirkt jedes Mal etwas. Das Schichten unserer Seele, Schichten unseres Seins, sich dem Herrn hingeben. Halleluja, bis unsere ganze Seele, Körper, alles von uns hundertprozentig ihm ausgeliefert ist. Und darum geht es in dieser Zeit, dass wir uns mit allem, was wir sind, ihm ausliefern. Ohne Angst, ohne irgendetwas, sondern einfach voller Vertrauen und voller Liebe zu ihm. Weil er ist hier. Er ist hier. Und er kommt. Und wir werden ihm entgegengehen. Und es dauert gar nicht mehr so lange. Halleluja. Weißt du, dass es gar nicht mehr so lange dauert? Halleluja. Halleluja. Und jetzt ist die Zeit, von ihm zu trinken. Er hat gesagt, in Johannes 4, 14, jeder, er hat mit der Frau, mit der samaritanischen Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen gesprochen, die da immer hingekommen ist, alleine, um Wasser zu schöpfen. Und er sagte zu ihr, jeder, der von diesem natürlichen Wasser trinken wird, den wird wieder nach kurzer Zeit dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Hörst du das? Der wird niemals mehr Durst haben. Der wird niemals mehr Durst haben. Weil sein Wasser ist da. Sein Wasser reicht aus. Sein Wasser sprudelt in dir. Was ist dieses Wasser? Es ist der Heilige Geist. Er sprudelt in uns. Hörst du? Der Heilige Geist lebt in dir. Er sprudelt. Er ist lebendig. Trinke. Trinke von ihm. Heute Abend trinken wir. Trinkabend. Halleluja. Und du wirst keinen Durst mehr haben. Kein Durst. Dieses Wasser geht nicht aus. Es gibt Wasserknappheit. Und alle sprechen von Dürre. Aber in uns kann es überhaupt keine Dürre geben. Weißt du das? Wenn er in dir lebt, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, kann es keine Dürre mehr geben. Hör auf zu sagen, es ist dürr, ich bin trocken. Nein, Lüge. Kann sich vielleicht mal irgendwie so in der Seele anfühlen. Es ist aber die Lüge. Weil wir können nicht mehr trocken sein. Er lebt in uns, der Heilige Geist. Und wir machen uns das bewusst in dieser Zeit. Er ist die Quelle in uns. Er ist die Quelle lebendigen Wassers. Und wir sind keine rissigen Zisternen. Sag mal zu dir selber, ich bin keine rissige Zisterne. Nein, die immer wieder ausläuft und leckt. Keine Titanic. Hatten wir am Sonntag, ne? War aber irgendwas. Nein. Nein, wir sind keine rissige Zisterne, sondern eine Zisterne, die das Wasser hält. Ein Brunnen, der immer wieder neues, frisches Wasser hat. Halleluja. Und er sagt, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich ins ewige Leben quillt. Weißt du, egal mit welchen Umständen du vielleicht konfrontiert bist, mit welchen körperlichen Herausforderungen, seelischen Herausforderungen, finanziellen Herausforderungen, da ist eine Quelle in dir, die unaufhörlich sprudelt, die unaufhörlich fließt. Weißt du, selbst wenn man dich in ein Gefängnis einsperren würde, von einem Quadratmeter oder zwei, wie sie das mit Bruder Jün gemacht haben, selbst dann sprudelt diese Quelle in dir und hört nicht auf zu sprudeln, wenn du ihr die Oberhand gibst. Es liegt an uns, was wir die Oberhand geben. Geben wir die Oberhand Angst und Sorge und schauen auf Umstände oder Symptome, oder geben wir die Oberhand der Quelle, dem lebendigen Wasser, Gott selbst, der in uns fließt. Oh, kein Geringerer wohnt in dir als Gott selbst. Das ist Grund zur Freude. Juhu! Wir haben Grund zur Freude. Juhu! Heute habe ich ein Gespräch mitbekommen, wo zwei sich im Supermarkt unterhielten. Wir haben überhaupt keine Freude mehr. Früher haben wir so viel gelacht, jetzt haben wir keine Freude mehr. Und es war jetzt nicht, das war weiter weg. Von daher, oder ich hatte nicht den Eindruck, jetzt direkt hinzugehen. Ich habe es einfach so mitgehört. Und ich habe gedacht, wir haben, egal was im Äußeren ist, wir freuen uns umso mehr. Wir machen es nämlich umgedreht. Wir freuen uns nämlich mehr. Halleluja, weil da ist eine Quelle in uns, da ist frisches Wasser in uns, da ist Gott in uns, der nicht zu spät kommt und der unser Versorger ist und der unsere Quelle ist und von dem wir trinken, trinken. Auch das Lobpreisteam, es trinkt sich voll. Oh, danke Herr. Danke Herr, dass wir mitten in der Fülle sitzen. Also du sitzt mitten in der Fülle. Du sitzt mitten in der Cremeschnitte des Himmels, weißt du das? Du sitzt mitten im Strom. Du sitzt mitten im Wasser. Oh. Danke Herr für die Ströme, die heute fließen und die jeden nochmal zusätzlich wirklich sprudeln. Danke Herr. Danke Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Preisen dich, Herr. Oh ja, wir trinken von dir. Wir trinken von dir. Wir trinken von dir. Wir trinken von dir, wunderbarer, herrlicher Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke. Danke, den Herrn, was er zu dir sagt und was er zu uns allen sagen möchte. Halleluja. Danke, Jesus. Weil wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas. Und da ist etwas in dir, was die anderen auferbauen möchte. Halleluja. Und was Wichtiges hat. Weißt du, dass du wichtig bist? Weißt du, ihr an Livestreams, schreibt uns auch eure Eindrücke auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib uns weiter, was du empfangen hast. Halleluja. Halleluja. Sei nicht passiv, sondern nimm das. Nimm das, was du hast. Nimm das, was du siehst. Nimm das. Halleluja. Hört man mich? Ja, okay. Also wir standen so im Lobpreis und plötzlich standen wir mitten im Feuer. Und dazu ist mir die Stelle gekommen, Jesaja 43. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Und ich denke, es geht in zwei Richtungen. Wir brauchen keine Angst haben, wenn Erweckungsfeuer kommt. Es kann uns nicht irgendwie schaden. Wir brauchen keine Angst haben, wenn es richtig powerful wird, vielleicht auch mal chaotisch zwischendurch. Es kann uns nicht schaden. Aber auch wenn Feuer irgendwo ausbricht, was schädlicher Natur ist, möchte der Herr uns beschützen, dass es uns nicht Schaden tut. Und ich möchte das jetzt gerade freisetzen, eine übernatürliche Widerstandsfähigkeit auch gegen schädliches Feuer. Übernatürliche Kraft, die zuströmt auch in Erweckungszeiten, wie sie jetzt kommen. Und danke, Herr, dass du da mitten drin bist, mitten mit uns bist. Danke. Amen. Halleluja. Halleluja. Kein Feuer wird uns antatschen. Wir sprechen auch aus über Europa, dass alle Waldbrände, die irgendwo brennen, dass sie jetzt gelöscht sind in dem Namen Jesus und dass keine weiteren Waldbrände noch irgendwie entstehen in Jesu Namen. Halleluja. Sondern das Feuer der Erweckung, das brennt. Das brennt in Deutschland, das brennt in Europa. Halleluja. Und es wird nur den ganzen Müll wegbrennen. Halleluja. Und das Fleisch rösten. Aber es kann nicht den Geist kaputt machen und zerstören. Halleluja. Und der wird immer stärker von Tag zu Tag. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Und ich hatte, dass Gott uns in nächster Zeit an die Hand nimmt und ich sah so ein neues Land vor uns liegen und ich sah, dass er uns zum Tanz aufruft, dass er dich bei seinem Namen ruft und in dieser Leichtigkeit einfach vorangeht und ich sah, wie wir das gläserne Meer und ich sah, wie wir drüber geschwebt sind und ich sah, wie er wirklich mit uns auch geflogen ist auf Adlersflügeln und ich glaube, dass es einfach eine Zeit ist, in der wir in einer Leichtigkeit durch diese Zeit, die in der Welt ist, gehen werden. Dass wir nicht ermatten und nicht ermüden, sondern wirklich auf ihn schauen. Und er geht mit uns voran, verändert uns selber und wir nehmen ein das Land. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu haben, die sind am Kreuz, sondern wir schauen ihn an und werden fliegen mit ihm. Wir werden den Himmel mehr entdecken, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich habe so gesehen, wie er unsere Augen gesalbt hat, mit Augensalbe neu zu sehen, wirklich auch in die himmlischen Räume hinein. Und wenn wir auf der Straße sind, wird das eine Leichtigkeit sein, weil er uns da reingeführt hat einfach. Papa, und ich setze jetzt heute Abend in diese Zeit einfach jetzt die Augensalbe frei in uns, dass wir wirklich Augen haben, die sehen, die wirklich hineinsehen in diese himmlischen Räume. Das ist unser Zuhause, Papa. Danke, dass diese neue Zeit da ist und dass wir dieses neue Land einfach einnehmen, Papa. Dass wir wirklich sehen, was du tun möchtest, was du für uns hast, womit du uns versorgen möchtest, was wir den anderen weitergeben können. Und danke, dass es einfach in einer Leichtigkeit ist, wo du uns zurüstest und vorbereitest, Papa, und dass wir wirklich, wirklich einfach sehen, wie du uns rufst, wie du uns führst durch dieses Land hinein, damit wir auf der Straße einfach dir die Ehre geben, einfach locker und leicht durch diese Zeit gehen. Amen. Hast hast du das empfangen, hast du es genommen, sehen mit geistlichen Augen. Halleluja, und reinsehen in die unsichtbare Welt, dass wir uns Gott noch viel mehr schenken. Halleluja, dass wir sehen, was abgeht. Halleluja. Die Engel zum Beispiel, was sie tun. Das war so stark. Ich habe am Freitag, als wir in Augsburg waren, habe ich plötzlich im Lobpreis, habe ich gesehen, wie eine blau-weiße Öffnung sich auftat und runter sind ganz viele Engel gekommen und danach gab es eine richtige Heilungs- und Befreiungsexplosion. Leute, die schrien, Dämonen, also es war wirklich powerful, als die Engel runterkamen und alles übernommen haben. Es war wirklich stark. Halleluja. Und Gott möchte uns das schenken, dass wir das sehen, dass wir in die unsichtbare Welt sehen und es mit freisetzen können, mit verstärken können. Halleluja. Und es gibt, der uns allen sagt, nicht, oh, ich bin kein Prophet, das ist nichts für mich, sondern allen strebt nach den geistlichen Gaben. Er sagt, eifere nach den geistlichen Gaben. Halleluja. Und zu einem Teil haben wir von allen und können wir alle haben und können wir von allen und haben wir eigentlich von allen was in unserem Geist. Halleluja, lasst uns das ausstrecken nach mehr von Gott. Halleluja, nach mehr von Gott. Oh, streck dich mal aus. Herr, danke, dass da mehr ist. Danke, dass da mehr ist. Herr, wir sind so hungrig. Wir sind so hungrig. Halleluja. Du sagst ja, wir sind eigentlich nicht mehr hungrig. Wir sind eigentlich nicht mehr durstig. Aber da ist was noch mehr möchte. Halleluja, was noch mehr aufnehmen möchte von dir. Herr, wir sind eins und gleichzeitig wollen wir noch mehr von dir in unserem Inneren, Herr, diese komplette Übernahme, dieses komplette Sein in dir, Herr. Halleluja. Wir danken dir. Wir preisen dich, Herr, für deine Liebe, die in uns ist. Dass du uns vollkommen ausfüllst. Und dass nur noch du aus uns herauskommst. Möchtest du, dass nur noch er aus dir rauskommt? Wenn du sprichst, dass nur noch göttliche Gedanken in deinem Kopf sich bewegen. Dass du, wenn du mit deinem Ehepartner sprichst, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinen Geschwistern sprichst, mit den Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, dass einfach Gott rauskommt. Herr, wir machen uns auf, wir sagen, Herr, wir wollen nicht mehr unnützes Geschwätz und Gerede hinausblasen, sondern nur das, was du uns sagst. Danke, Herr, für Reinigung. Herr, danke, dass du reinigst, Herr, dass du uns reinigst, dass du uns reinigst, dass heiligst, Herr, Halleluja, dass du pur rauskommst und dich nur du dich in uns bewegst und nichts anderes. Halleluja, weißt du, dass das Erweckung ist? Das ist Erweckung, das ist Erweckung, Halleluja, die Erweckung hat schon angefangen. Sie hat schon angefangen, weißt du das? Sie hat schon angefangen und sie wird sich nach außen hin sichtbar zeigen, immer mehr. Wie die Menschen hereinkommen und sagen, das will ich auch. Und sich an deinen Schoß und deine Jacke klammern und dein T-Shirt und sagen, sag mir, was trägst du da herum mit dir? Was kommt da heraus? Halleluja. Erwarte das. Denk nicht, oh, eines fernen Tages, wenn ich in 30 Jahren oder wenn ich 90 bin oder so. Nein, jetzt. Erwarte, dass es jetzt passiert. Dass es jetzt passiert. Halleluja. Der Herr ist da. Also ich spüre ihn immer stärker. Puh. Seine Gegenwart verdichtet sich von Tag zu Tag. Halleluja. Hast du das auch schon gespürt? Es ist wirklich so wunderbar. Danke, Herr. Danke, Herr. Er liebt uns so. Er liebt uns so. Und er liebt diese Welt. Halleluja, danke, Herr. Halleluja. Hat noch jemand was, was er weitergeben möchte? Einfach einer nach dem anderen. Also mich hat der Heilige Geist an die Andacht erinnert, die ich von Kenneth Copeland heute Morgen gelesen habe. Da ging es darum, dass das Wort Gottes einfach ewig ist und dass das immer tut, wofür es ausgesendet wird. Und dass Satan permanent versucht, uns glauben zu machen, dass dieses Wort nicht wirkt, dass es nicht wirksam ist, vor allem wenn es dann ein bisschen länger dauert. Und er hat einfach gesagt, bleibt stehen auf diesem Wort, haltet dran fest, es wird zustande kommen, in Jesu Namen. Ist der Psalm 103 gekommen. Und gerade wenn auch die Rede davon ist, ja, dass uns Gott höher nimmt oder wir auffliegen wie mit Flügeln, mit Adlern. Und ich meine, es gibt Leute unter den Christen, die halt sagen, ich habe irgendwie eine Krankheit oder ich liege im Krankenhaus und sehe nicht vorne, ich sehe kein Land, ich sehe kein Licht. Ja, das gilt auch für dich. In dem Psalm heißt, dass er dich vor dem sicheren Tod bewahrt und mit Liebe und seiner Barmherzigkeit beschenkt. Ein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss und er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Das ist die Wahrheit. Egal, was jetzt noch im Sichtbaren sein mag. Ich war jetzt auch über anderthalb Jahre ziemlich krank und habe teilweise gedacht, super, Erwerbsunfähigkeitsrente, danke, will ich nicht. Ja, aber guck nicht auf die Umstände, sondern wirklich auf das. Er macht dich jung. Du fliegst auf wie mit Flügeln, wie ein Adler. Und die Wahrheit ist, er hat dich geheilt. Und guck auf Jesus. Und ich kann dich echt nur ermutigen, weil das ist die Wahrheit. Und nicht, dass jetzt der Oberarzt vielleicht reinkommt und irgendwie eine blöde Nachricht hat. Zerbrich es in Jesu Namen. Wissen soll, dass du keine Medikamente nimmst oder die Behandlung verweigerst, sondern so, wie der Heilige Geist dich führt. Ich habe das Wort Tulpe gehört, konnte natürlich nichts damit anfangen und bin in Google rein und da steht drin, die bekannteste Bedeutung der Tulpe ist die vollkommene Liebe. Und für uns ist die vollkommene Liebe der Vater. Und das muss ganz tief in unser Herz reingehen, gerade wenn wir Vaterwunden haben, mit denen wir groß geworden sind und die uns geprägt haben. Das Bewusstsein, dass Gott die vollkommene Liebe unser Vater ist. Amen. Halleluja. Was für gute, starke Worte. Halleluja, sie sind wie Balsam, wie der Balsam von Gilead. Also alle Worte, du hörst sie, tragen zur Heilung bei und zur Stärkung, zur Kräftigung. Und jetzt wollen wir weiter das mächtige und starke Wort Gottes hören. Halleluja. Amen. Tobi fängt an. Wuhu! Yes. Also bitte nicht aufhören zu trinken. Ja, also immer schön den Becher bereithalten, ja, immer mal wieder ein Schlückchen zu nehmen. Ja, weißt du, wenn du das Wort Gottes bekommst, ist keine trockene Sache, ja, sondern immer schön trinken. Ja. Und ich habe dir ein gutes Wort, und zwar 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Weißt du, das gilt für dich, das gilt für mich. Wir sind neu geschaffen in Christus. Das Alte ist vergangen. Ja, das Alte ist vergangen. Ja, das Alte ist vergangen. Ja, weißt du, das musst du manchmal hören, ich muss das selber manchmal hören, das Alte ist vergangen, ja. Wenn dir irgendwas von der Seite irgendwas einredet, ja, du bist es nicht und du schaffst es nicht und hier und jenes, weißt du, das Alte ist vergangen, ja. Was für dich gilt, ist das Neue, und zwar, wo das Neue, weißt du, du kannst die Bibel durchforsten nach all den Verheißungen, wo es heißt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja. Weißt du, wir sind geschaffen zu vollkommenen Werken, ja. Also das sind Dinge, die für uns Realität sind, die für uns gelten, ja. Und ich fand es so stark, als die Pastorin Irina vorher drüber gesprochen hat, über diese Quelle, ja. Weißt du, diese Quelle, es ist ja diese Quelle, die in uns lebendig geworden ist, durch diese neue Kreatur, diese Neuschaffung im Geist, die wir geworden sind, ist diese Quelle aktiviert worden in dir. Und eine Quelle hat einfach die Eigenschaft, dass du eine Quelle nicht versiegen kannst. Weißt du, eine Quelle, im Natürlichen kann eine Quelle austrocknen, ja, kann im Natürlichen passieren. In unserem Fall, diese übernatürliche Quelle, weißt du, die trocknet auch nie aus. Ja? Und eine Quelle, die kann nie versiegen. Eine Quelle, wenn du eine Quelle versuchst zu verstopfen, weißt du, dann sucht sie sich einen anderen Weg. Ja? Dann gibt es irgendeinen anderen Weg, wo das Wasser wieder rauskommt. Ja? Und so ist diese Quelle in uns. Weißt du, diese Quelle in uns, die sprudelt permanent. Ja? Da kommt es einfach immer raus. Es kommt immer nach. Weißt du, wenn du da drauf schaust, du kannst dich mal bewusst einfach drauf konzentrieren, auf diese Quelle in dir. Ja? Bewusst einfach den Blick wegwenden von dem, was von außen auf dich reinprasselt. Dann einfach mal schauen, was ist in mir. Weißt du, und da spürst du das, wie auf einmal Freude kommt. Ja? Da spürst du, wie die Liebe in dir drin ist. Da spürst du, wie Frieden da ist. Ja? Weißt du, das sind alles Geschenke Gottes, die er in uns reingelegt hat. Ja? Weißt du, die nie versiegen werden. Die werden nie versiegen. Die sind immer da. Wenn du irgendwo eine Herausforderung hast, weißt du, wo vielleicht schwierig ist für dich im Natürlichen, wo deine Seele herausgefordert ist, also diese Freude in dir, sie ist immer da. Diese Freude in dir, sie ist immer da. Sie steht dir immer zur Verfügung. Immer. Immer. Ja, weißt du, auch wenn es dir im Natürlichen vielleicht zum Heulen ist. Ja, es soll manchmal vorkommen. Ja, aber trotzdem ist diese Quelle in dir immer da. Ja, immer da, weißt du, ich kann, also was die Freude betrifft, kann ich wirklich auch persönlich Zeugnis geben. Ich habe das so stark erlebt bei meiner Taufe, ja, wo wirklich durch diese Taufe, ich bin nach der Taufe, bin ich rausgegangen und dann in die Umkleidekabine mich umzuziehen und auf einmal kam diese Freude aus mir raus. Weißt du, ich wusste gar nicht, wo die herkommt. Ja, es war, also keine Ahnung, ich musste auf einmal musste ich lachen. Auf einmal musste ich lachen, ja, weißt du, und die Freude, sie sprudelte einfach, ja, weißt du, das war für mich wirklich ein Zeugnis, weißt du, da habe ich mir in dem Moment nichts bewusst gemacht, ich habe mir in dem Moment, ja, keine Freude speziell gezogen oder was auch immer, ja, aber sie war da. Ja, sie war da und für mich war das halt einfach ein Zeichen dafür, wo mir also in dem Moment schon bewusst wurde, es ist real, weißt du, diese Quelle ist real in dir, diese Quelle ist da, ja, und du kannst immer aus dieser Quelle heraus schöpfen, ja, du kannst immer aus dem ziehen, ja, der Teufel, der gibt sich ja alle Mühe, ja, um dich irgendwie von außen irgendwie anzugreifen, ja, aber ich meine, der Teufel, er kann es nur von außen versuchen, weißt du, an deinen Geist, an deinen wiedergeborenen Geist, keine Chance, ja, weißt du, wir sind errettet und diese Errettung, weißt du, da kommt nichts mehr dazwischen, da passiert nichts mehr, ja, der Teufel, er kann es immer nur irgendwie von außen versuchen, ja, durch Gedanken, durch Gefühle, durch körperliche Angriffe, ja, versucht das, aber indem wir unser Bewusstsein auf unser Innerstes richten, ja, weißt du, leben wir einfach permanent aus dieser Quelle heraus, ja. Und wir zapfen sie immer wieder an, ja. Wenn du Freude brauchst, zieh dir Freude. Wenn du Liebe brauchst, zieh dir Liebe, ja. Wenn da alle Arbeitskollegen und alle, deine ganze Verwandtschaft blöd zu dir waren, ja. Weißt du, dann ist ganz besonders dran, dir diese Liebe zu ziehen und einfach sagen, ich ziehe die Liebe, weißt du, ich liebe die Menschen um mich herum und gebe diese Liebe weiter. Ja? Die Liebe sowieso ist die stärkste Power. Ja? Die Liebe ist die stärkste Power. Die Liebe hat die Power, wirklich alles zu verändern, alles zu verwandeln. Wenn wir diese Liebe weitergeben, weißt du, manchmal reicht einfach ein Blick aus, ja? und Menschen werden total von der Liebe berührt. Ja? Also ich habe das selber schon erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ja, ich meine, unter Geschwistern ist es einfach auch, ja, weil jeder hat die Liebe in sich, ja. Und da kann es einfach sein, dass du einfach nur jemanden anschaust und die Liebe schwappt über und berührt dich, ja. Und ich meine, derselbe Geist wo, wenn du das schon erlebt hast, weißt du, derselbe Geist durch die Person vielleicht, die du das empfangen hast, weißt du, derselbe Geist lebt ja in dir und genauso ist durch dich, ja, geht diese Liebe aus, ja, und geht in dein Umfeld, ja, weißt du, das ist, ja, ich sag's halt immer wieder, das ist schon immer auch eine Bewusstseinssache, wer wir sind in Christus, was uns zur Verfügung steht, was er in uns reingelegt hat, ja, diese himmlische Quelle, ja, von den Dingen können wir zehren, weißt du, da können wir raus schöpfen, ja. Ich meine, als Jesus Brotvermehrung gemacht hat, weißt du, das war einfach aus dem Übernatürlichen raus hat er geschöpft und es hat sich dann materialisiert, ja? Und genauso schöpfen wir aus dieser Quelle, das ist ja auch eine übernatürliche Quelle in uns. Auch wenn Freude aus dir rauskommt, Liebe aus dir rauskommt, das sind übernatürliche Dinge, ja? Es ist ja nicht so, dass du irgendwie so anfängst zu lachen, ja? Oder wenn du anfängst, Witze zu erzählen, weißt du, ich meine, ja, also, das sind fleischliche Versuche halt, ne, aber diese Freude, von der ich spreche, ist ja einfach eine übernatürliche Kraft, ja, ist eine übernatürliche Kraft, wirklich Atmosphären zu verändern, ja, wirklich Menschenleben auch zu transformieren. Ja, weißt du, wenn Leute dir begegnen und sie begegnen der Liebe Gottes, die durch dich fließt, werden Menschenleben verändert. Ja, da werden Menschenleben verändert. Ja, Amen. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch, wie er zum Glauben gekommen ist. Ich meine, du hattest sicherlich irgendwie Kontakt mit einer Person, die das Evangelium erzählt hat oder mehrere oder wie auch immer. Aber das waren alles Kontakte. Punkte, wo die Liebe Gottes geflossen ist, wo die Liebe Gottes, weißt du, von mir zu dir, weißt du, von einem Menschen zum anderen Menschen, ja, geflossen ist und durch diese Begegnung, ja, werden Menschenleben transformiert. Durch diese Begegnung werden Menschen ins Reich Gottes reingezogen, ja. Und manchmal ist es so, wenn es Leute in deinem Umfeld gibt, wo du sagst, denen habe ich schon 100-mal das Evangelium erklärt und die wollen es immer noch nicht hören, ja, die haben sich immer noch nicht bekehrt, sind immer noch hartnäckig. Ja, ich meine, ich ermutige dich, bleib dran, weil ich meine, du weißt nie, ob sie nicht bei der allernächsten Gelegenheit sich für Jesus entscheiden. Weißt du, wir wissen das nicht, aber wir können von uns aus können einfach dranbleiben, immer in diesem Bewusstsein einfach gehen, wo wir sagen, ich gebe das weiter. Das, was Gott mir geschenkt hat, das gebe ich weiter. Ja, überall, wo ich hingehe, da strahle ich die Liebe aus. Überall, wo ich hingehe, da will ich, dass sich die Freude freisetzt. Ja, überall, wo ich hingehe, da will ich, dass Frieden herrscht. Ja, überall, wo ich hingehe, will ich einfach, dass das Reich Gottes auf Erden sichtbar wird. Ja, weißt du, das möchte ich gern. Das möchte ich gern. Und ich hoffe, ihr auch. Ja, also, das ist ja schließlich unser Auftrag. Ja, Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat ein für alle Mal das Erlösungswerk vollbracht und hat gesagt, jetzt seid ihr dran. Jetzt sind wir hier an Christi Stadt, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Ja, es ist unser Job. Unser Auftrag, das zu tun. Und das klingt vielleicht, also ich meine, Verstand kannst du es eh nicht erfassen, aber das klingt vielleicht immer so wahnsinnig groß, ja. Aber wie ich eben gesagt habe, weißt du, das besteht einfach darin, dass du, wenn du deiner nächsten Person begegnest, dass du das weitergibst, was Gott dir gegeben hat, ja. Dass du ermutigende Worte sprichst, ja. Dass du einfach sagst, hey, vielleicht, wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, hey, das wird wieder. Komm, kann ich für dich beten? Ja, dass du einfach für Leute betest oder sie einfach irgendwie ermutigst oder tröstest. Ja, egal welche Form auch immer. Aber ich meine, das, was Gott uns gegeben hat, das geben wir weiter. Das geben wir weiter. Weißt du, weil halt diese Quelle in uns ist. Ja, ich meine, das ist schon so, dass das will raus. Ja, wenn du klar, wenn Gott dir Gelegenheiten gibt und du gehst dem vielleicht nicht unbedingt immer gleich nach, weißt du, dann mag das vielleicht mal irgendwie so kurz so ein bisschen stocken, aber du fühlst dich dabei auch nicht besonders gut. Aber wenn du dann einfach das einmal gemacht hast, wo Gott dich irgendwo hingeführt hat und das Evangelium weitergegeben hast, ja, weißt du, das ist so für einen selber, oder wenn du einfach jemanden zu Jesus führen kannst und erlebst einfach das, weißt du, es gibt nichts Schöneres. Es gibt wirklich nichts Besseres, ja, wie dass durch dich einfach jemand zum Herrn kommt. Ja, ich meine, die Person sowieso, ja, ich meine, sie wird errettet, ja, sowieso das Beste, was passieren kann, aber für uns auch, ja, wirklich so. Weil es für uns, weißt du, ja, das ist so einfach so ein Glücksgefühl, du freust dich mit. Ich meine, das ist fast wie wenn du selber nochmal errettet wirst, irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise. Ja, weißt du, wer der Himmel sich freut, weißt du, und der in dir ist, weißt du, der jubelt umso mehr mit, ja, der freut sich, der jauchzt und jubelt, ja, dass jemand wieder hereingezogen wird und wieder ins Reich Gottes kommt. Ja, und weißt du, das sind alles Dinge, die sind eben nicht kompliziert, sondern die bestehen einfach darin, dass wir das fließen lassen, was er uns gegeben hat. Ja, und so gehen wir, ja, so gehen wir nachher nach Hause, so gehen wir morgen früh zur Arbeit, ja, so begegnest du deinen Familienmitgliedern, deinen Arbeitskollegen, den Leuten, die du im Supermarkt triffst, ja, oder wo du auch hinkommst. Ja, wir geben es weiter. Amen. Amen. Ja, wir geben es weiter. Weißt du, es ist so ein Glück, Jesus zu haben und mit ihm leben zu dürfen und Gott als Vater zu haben. Wir können nicht mehr schweigen. Wir können nicht mehr schweigen, weil das muss raus. Weißt du, das ist in dir drin und das muss raus. Das will raus. Du willst dein Glück teilen mit allen anderen. Weißt du, die Menschen erzählen dir ja auch, wenn sie irgendwas haben, sag mal, einer geht in den Tennisverein und der ist total begeistert und der erzählt dir dann von deinem Tennisverein, ja, wohin geht und sagt, komm doch auch mit, da ist schön, da haben wir gute Gemeinschaft. Und warum sollen ausgerechnet mir, wo noch was 1000, 10.000, 100.000 Mal Besseres haben wie der Tennisclub, warum soll mir das nicht verkünden? Weißt du, der Feind will uns immer so ein bisschen unter seiner Fuchtel halten, will uns Angst machen, dass man ja nicht unseren Mund aufmacht, weil es heißt ja auch, über Religion spricht man nicht, ne? Das ist ja auch so ein Spruch in der Welt. Aber weißt du, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und wir sprechen auch nicht über Religion, sondern wir sprechen über den einzig wahren Gott, den es gibt, über Jesus Christus, unseren Herrn, der dich erlöst hat und der dich so unendlich glücklich gemacht hat. Und dieses Glück muss raus. Das muss raus zu den Menschen, die noch verloren sind, die noch nicht errettet sind. Und wir halten nicht zurück. Da gibt's ja so ein tolles Lied. Wir halten nicht mehr zurück. Weißt du, jetzt ist nicht die Zeit, wo man uns in vornehmer Zurückhaltung übt, wo man uns einschüchtern lässt vom Feind oder vielleicht von jemand, der uns nicht so freundlich anguckt, sondern es geht raus. Es geht raus. Das Wort geht raus. Deswegen haben wir ja die Quelle auch in uns, weil eine Quelle hört ja nie auf. Die fließt ja und sprudelt ja und ist lebendig. Und das muss raus, das muss raus, das muss raus. Weißt du, das muss raus. Es gibt einfach keine Alternative mehr. Es gibt keine Alternative mehr. Weißt du, mein Herz, das jubelt schon den ganzen Tag. Ich habe immer, Gott ist mein Freund. Und das ist so cool. Weißt du, ich habe das schon öfters mal gehört. Das ist auch hier gepredigt worden. Aber das ist jetzt in mein Herz gefallen. Und das ist so cool. Weißt du, Gott ist mein Freund. Er ist nicht mein Kumpel. So, hey Kumpel, ja, wie geht's denn heute und so, ja. Sondern er ist mein Herr, ist mein Vater. Er ist der mächtige, allmächtige Gott. Und weißt du, wenn du dann überlegst, dass der auch noch dein Freund ist, also das haut dich um. Und das macht dich total glücklich. Weil ein Freund, was heißt denn ein Freund, wenn du einen Freund hast? Ein Freund ist für dich. Du kannst immer zu ihm kommen. Wenn du Sorgen hast, wenn du Probleme hast, wenn es dir gut geht. Ein Freund will mit dir gemeinsame Dinge machen. Er will mit dir lachen. Er will mit dir reden. Er will sich mit dir austauschen. Er will sich an dir freuen. Er möchte sich unterstützen. Und so ist dein Vater. Weißt du, er ist der Vater und er ist der Freund. Und wir wollen diesem wunderbaren Herrn wirklich alle Ehre geben. Diesem wunderbaren Gott, der nur Liebe ist. Und der sogar unser Freund ist. Weißt du, das ist unfassbar. Dieser große, mächtige, starke Gott, der alles erschaffen hat. Es ist unfassbar, es sprengt der Verstand. Aber es macht dich so glücklich. Weil du weißt, du bist sicher. Du bist sicher in seine Arme. Du bist geliebt. Und er hat dir alles gegeben. In dem Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, hast du alles bekommen, was du brauchst, um für jede Situation gewappnet zu sein. Es gibt eigentlich nichts mehr, wo wir dastehen und Hilfe, was mache ich? Hilfe, Verzweiflung, Sorgen. Es gibt nichts mehr, weil alles ist in uns, er hat alles in uns reingelegt. Durch den Heiligen Geist ist er in uns. Und wir haben jederzeit Zugriff auf die Ressourcen des Himmels, auf die Ressourcen des Vaters. Und ich glaube, wir alle haben das noch viel zu wenig genutzt, noch viel zu wenig in Anspruch genommen. Aber weißt du, wir werden immer wacher, werden immer mehr erweckt. Erweckung ist da. Und Erweckung findet zuerst bei uns statt, in unserem Innern und kommt dann nach außen. Und wir werden uns immer mehr und mehr bewusst, was wir geschenkt bekommen haben. Was für ein Reichtum in uns ist. So wie der Tobias gesagt hat, wir können jederzeit zugreifen, Liebe, Freude, Frieden, Ruhe, auch Disziplin, auch Freundlichkeit, wenn man sie braucht. Weißt du, jederzeit. Gott enthält uns nichts vor. Alles ist in uns. Alles ist in uns. Ist das nicht genial? Wow, das sprengt den Verstand. Und das können wir nur mit unserem Herzen, mit unserem von neuem geborenen Geist erfassen. Und deshalb möchte ich dich einfach ermutigen. Vertrau dem Heiligen Geist. Vertrau ihm. Lass nicht zu, dass dein Verstand alles kaputt denkt. Dass dein Verstand alles zerdenkt. Weißt du, es ist gut, dass du einen Verstand hast, wenn du rechnen musst oder sonstige Dinge auch mal im Beruf überlegen musst. Aber weißt, an erster Stelle steht Gott, unser wunderbarer Vater, dein Freund. Er hat den ersten Platz. Und aus ihm heraus agiere mir, arbeite mir, rede mir, leben wir. Weißt du, ohne ihn können wir gar nicht leben. Er hat uns Leben gegeben. Und es ist doch so gut, dass er uns alles gegeben hat, was wir brauchen, damit wir an jedem Tag, in jeder Sekunde sogar, alles haben, was wir brauchen. Und er hat auch keine Sprechstunde. Er sagt jetzt nicht von 8 bis 12, Montag bis Donnerstag, und da habe ich auch noch nachmittags von 15 bis 17 Uhr geöffnet, und freitags habe ich aber geschlossen und am Wochenende sowieso. Nee, weißt du, er ist rund um die Uhr für dich da. Weil Gott ist dein Freund. Er ist für dich. Er ist nie gegen dich. Und weißt du auch, was wir unter Freundschaft in der Welt verstehen? Das ist das eine. Aber da gibt's auch Freunde, die mal beleidigt sind, wo es Streit gibt unter Freunden. Aber bei Gott, er ist einfach ein Freund, wo immer die Sonne scheint, wo es nie Streit gibt, sondern er ist immer für dich. Er ist auch nie beleidigt wegen irgendwas, sondern er ist immer da für dich. Und weißt du, das ist auch Gottesdienst, nicht nur, wenn wir uns hier versammeln, sondern Gottesdienst ist auch, das heißt, wir ehren ihn, wir beten ihn an, wenn wir auf das zugreifen, was er uns gegeben hat. Wenn wir seine Ressource sozusagen, diese Quelle, die in uns ist, ansapfen, nehmen und es ergreifen und aus Glauben leben. Weil wir sind Glaubende. Wir leben aus Glauben. Und je mehr wir glauben, umso mehr kommt es hervor. Je mehr wir Gott an erste Stelle setzen, umso mehr erleben wir, dass er ist, dass er Realität ist, dass er wahr ist. Weißt du, wir erleben Gott ja hier in so einem, oh, das ist so genial, das macht dich immer hungriger, diese Gegenwart, die sich immer mehr manifestiert. Du willst immer mehr davon, weil es einfach nur gut ist. Und so soll es auch in unserem Alltag sein, dass wir da auch immer mehr und mehr diese Gegenwart so stark erleben. Ja, deswegen möchte ich dich ermutigen. Tu wirklich bei der Sache in Aufführungszeichen mit Gott. Tu den Verstand weg. Folg deinem Herzen. Folg dem, der in dir ist. Lass diese Quelle sprudeln. Vertrau deinem Gott. Vertrau ihm, denn er ist dein Freund und er ist für dich alle Tage. Alle Tage. Und immer bis in Ewigkeit. Amen. Genau, er ist immer mit dir. Das ist gut. Ich habe heute eine Bibelstelle mit, ganz unbekannt, die kennt ihr bestimmt nicht. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Genau, ich meine, wir hören den Vers wahrscheinlich so oft, dass man den irgendwie, kennt man ihn nun auswendig. Aber mit meiner Frau hatten wir irgendwie in der Bibel gelesen und sind gerade bei Johannes und haben da Kapitel 3 gelesen. Und habe ich erstmal gesehen, dass das ja eigentlich im Kontext kommt von, wo Jesus mit Nikodemus redet und erstmal ihm über die neue Geburt erzählt und der da schon komplett verwirrt ist. Und dann bringt Jesus noch ein paar andere Sachen, unter anderem einfach, dass er einfach von dieser immensen Liebe, die einfach Gott zu uns hat, erzählt. Weißt du, und es ist wirklich eine immense Liebe. Weißt du, wenn du jetzt sagst, okay, Gott hat seinen Sohn gegeben, kennen wir alles. Aber was das eigentlich bedeutet, haben wir uns dann so überlegt, weil es wird eigentlich aus den Stellen eigentlich von sehr, sehr deutlich, dass Jesus von Anfang an wusste, auf was es hinausläuft. Also ich glaube, er wusste schon ziemlich von Anfang an, ja, da wird dann irgendwann das Kreuz kommen und das ist mein Auftrag. Jetzt habe ich mir überlegt, stell mal vor, du hast einen Bekehrungsmoment und bist zu Jesus gekommen und dann siehst du, wie Jesus zu dir kommt und sagt, ja, schön, dass du jetzt bei uns bist, aber bevor du jetzt weitergehst, nur dass du es weißt, du wirst dann, es wird auf dich zukommen, Märtyrer tot, du wirst vorher gefoltert und so weiter. Jetzt überleg mal, hättest du in dem Moment damals gesagt, okay, ja, mach ich. Weißt du, und bei Jesus muss das irgendwie so gewesen sein. Er muss gewusst haben, hey, darauf läuft es hinaus, das hat ihm der Vater gezeigt. Und er hat aber nicht gesagt, okay, das ist mir ein bisschen zu heiß, sondern er hat gesagt, hey, ja, ich mach's. Weißt du, und dann später sagt ja auch Jesus in Johannes 15,13, größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Weißt du, das ist eigentlich größer kann es nicht gehen. Weißt du, mehr Liebe geht gar nicht. Weißt du, er hat gesagt, ich gebe alles für meine Freunde, von denen ich jetzt wahrscheinlich auch schon weiß, dass sie mich am Ende alle im Stich lassen werden. Weißt du, also es ist einfach eine Riesenliebe und ich glaube, es ist wirklich auch wichtig, dass wir uns der bewusst sind, dass wirklich Jesus diese Liebe zu uns hat, weil Jesus liebt dich. Er liebt dich mit dieser riesigen Liebe. Und also er kam auch und dann, genau, geht's weiter. In Vers 17 sagt er dann auch noch, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass es die Welt durch ihn gerettet wird. Also da ist auch wieder diese Liebe drin, weißt du, er wollte nicht richten, er wollte nicht sagen, weißt du, das könntest du dir vorstellen, wenn Gott auf die Welt kommt, und es ist eigentlich in vielen anderen Religionen ist es, glaube ich, auch so, dann kommt er und dann richtet er erstmal, sagt er erstmal, wie schlecht die alle sind und baut da seine Regierung auf und so weiter, aber weißt du, Gott ist gekommen, um sie zu retten, weißt du, Gott ist gekommen, um uns zu retten, und weißt du, es ist auch so, wenn du jemanden liebst, weißt du, dann willst du ja alles für die Person tun, und dann ist auch, das merkt man vor allem auch bei Eltern von Kindern, dann ist man auch so, ja, dann lässt man halt mal mehr durchgehen, weißt du, dann bist du nicht so ganz streng, ja, und weißt du, Gott will das eigentlich auch, weißt du, Gott liebt uns auch, weißt du, aber Gott ist gerecht, weißt du, deswegen kann er halt nicht alles durchgehen lassen, deswegen konnte er bei der Sünde nicht sagen, ah ja, kein Ding, sondern aber weißt du, er hat eigentlich mit Jesus erreicht, dass er das trotzdem irgendwie durchgehen lassen konnte und trotzdem gerecht sein konnte, weißt du, und das ist einfach, weißt du, diese Liebe, die er zu uns hat, weißt du, er sagt nicht, okay, jetzt habt ihr, auch wenn du jetzt noch sündigst oder wenn einfach du einen Fehler machst, sagst du, ja, jetzt muss erstmal auf Knien rutschen oder irgendwas. Nein, weißt du, er liebt dich, weißt du, er hat alles getan, damit wirklich die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und es ist einfach, ja, ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir in dieser Liebe feststehen, dass wir wirklich wissen, hey, Gott liebt uns und einfach wissen, dass er alles für uns tut. Und ich glaube, es ist echt wirklich ein Schlüssel, einfach sich dem voll und ganz bewusst zu sein, weil in dieser Liebe steckt echt alles. Es heißt dann, am Ende von Kapitel 3 sagt Jesus auch, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Weißt du, in dieser Liebe steckt alles drin. Da ist alles drin. Du hast alles in die Hand gegeben bekommen. Das ist nicht so, weißt du, es ist auch nicht so eine Wischiwaschi-Liebe. Weißt du, es ist nicht so, ja, ich liebe dich so sehr oder so, weißt du, das, was man aus irgendwelchen Filmen kennt und dann spielt so eine schöne Musik und es ist alles so Drama, aber weißt du, weißt du, Gottes Liebe ist anders, weißt du, die bricht alles durch, die schlägt alles durch, da gibt es nichts, was das aufhalten kann, weißt du, es ist, und auch vor allem, wenn du dir dessen bewusst bist, was diese Liebe bedeutet, dann bist du nicht stoppbar, weißt du, das sieht man gerade selbst bei Johannes, weißt du, der hat von sich einfach, hat sich hingestellt, hey, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat, weißt du, heute würde man vielleicht, oder viele hätten vielleicht gesagt, ja, was ist denn das für ein arroganter Kerl? Aber weißt du, das hat nichts mit Arroganz zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass du weißt, wie Gott dich sieht, dass du einfach im Bewusstsein gehst, wie Gott dich sieht, dass er dich liebt. Und weißt du, bei Johannes siehst du es, Johannes, die haben versucht, den tot zu kriegen, die haben den nicht tot gekriegt, die haben da, glaube ich, vergiften wollten sie ihn oder so, aber er hat es dann irgendwie überlebt und dann haben sie am Ende, blieb nichts Besseres übrig, als zu sagen, gut, tun wir halt auf dieser Insel da, dann stellt er irgendwann immerhin nichts an, aber es hat auch nicht so ganz geklappt, da hat er dann die Offenbarung bekommen, also, weißt du, wenn du in dieser Liebe bist, wenn du dir der bewusst bist, dann kriegt die Welt dich nicht kaputt, dann kriegt der Teufel dich nicht kaputt, dann kannst du dir mit dir machen, was du willst, aber du wirst trotzdem noch durchbrechen. Und das hat einfach massive Auswirkungen, Gottes Liebe. Weißt du, das habe ich auch zum Beispiel erlebt mal in der Schulzeit noch, weißt du, da gab es mal ein paar, die mich dann immer mal gehänselt haben, und in dem einen Jahr war es wirklich so, dass ich dann irgendwie beim Platz aussuchen nach den Ferien, im ersten Tag nach der Schule, direkt neben die Person gekommen bin, die mich am meisten geärgert habe. Und ich dachte, ja gut, das kann ja heiter werden. Aber irgendwie hat mich dann der Geist so geführt und hat gesagt, hey, nein, geh da gar nicht drauf ein, sondern entscheide dich einfach zu lieben. Und ich habe gesagt, okay, mache ich halt. Und weißt du, ich habe jetzt nicht irgendwas gesagt, ich habe mich nicht anders verhalten, ich war eh schüchtern, ich habe eh fast nichts gesagt. Also, aber ich habe mich einfach nur entschieden, nee, ich liebe diese Person jetzt. Und weißt du, irgendwie hat es was geschiftet. Da ist jetzt nichts im Äußeren, irgendwas hat es geschiftet und die hat mich dann gar nicht mehr geärgert, die hat mich dann sogar verteidigt und alles Mögliche. Weißt du, der Punkt ist, Gottes Liebe, das ist auch nicht so spektakulär unbedingt. Das ist, weißt du, ist jetzt nicht, dass da irgendwie das dramatisch und alles Mögliche und, sondern es ist manchmal sehr, sehr subtil, aber es ist trotzdem, dass es Dinge durchschlägt, dass es Dinge durchbricht. Und ich glaube, auch wenn wir uns bewusst werden, dass Jesus uns liebt, weißt du, das schlägt in deinem Leben Dinge durch, weißt du, alles, was, egal was du da noch an Blockaden hast oder an Minderwertigkeit oder was du mit dir mitschleppst, das muss da alles gehen, weißt du, das muss in der Liebe alles weichen. Und das fühlt sich vielleicht, weil das ist immer so, ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber manchmal denke ich, ja, die Liebe ja so, ist halt so hoch fürs Kuscheln oder ist ja schön, aber was bewirkt das schon? Weißt du, so auf den ersten Blick sieht das auch nicht aus, als würde es viel bewirken. Aber weißt du, wenn ich so, wenn ich so merke, wie bei meinem Weg mit Gott, wie das einfach gewesen ist, dass immer, weißt du, dass ich, dadurch, dass ich gewachsen bin in dem Bewusstsein, hey, Jesus liebt mich wirklich, das hat die meisten Dinge rausgeschlagen. Das hat sich vielleicht erst Monate oder sogar Jahre später gezeigt, aber das schlägt die Dinge raus. Und genau, und dann, weißt du, darfst du auch nicht so Lügen glauben, wie so, ja gut, Jesus muss dich halt lieben, weil es ja irgendwie Gott und Gottes Liebe und so. Oder irgendwie, ja, ob das reicht. Ja, weißt du, vielleicht so, sehnst du dich nach irgendwie der Liebe von wem anders noch oder so, aber weißt du, Gottes Liebe reicht. Gottes Liebe reicht aus. Weißt du, Gottes Liebe reicht aus für alles. Weißt du, egal, wenn du Gottes Liebe hast, dann brauchst du sonst nichts. Und dass du einfach das weißt, weißt du, in Gottes Liebe ist alles enthalten, weißt du. Und genau. Und das ist auch wirklich, bei Jesus siehst du es nämlich auch, wenn du dir guckst bei Jesu Taufe, das war das, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, hey, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und von da an ging es bei Jesus los, da hat ihn nichts mehr gestoppt, da ging sein ganzer Dienst los. Und ich glaube wirklich, das war auch ein Stück weit das Fundament, worauf Jesus seinen Dienst gebaut hat. Dass er wusste, hey, der Vater liebt mich und er zeigt mir alles, was er tut, er hat mir alles an die Hand gegeben. Und dann hat ihn nichts stoppen können, weißt du, konnte nichts gegenkommen, auch als er in der Wüste war. Er wusste, bei jeder Versuchung des Teufels wusste er, hey, Gott liebt mich. Und weißt du, wusste wahrscheinlich auch, okay, wenn das, was der Teufel mir da jetzt anreden will, was wahrscheinlich schon verlockend war, weil das hieß ja Versuchung. Also ich meine, wenn er 40 Tage gefastet hat und dann sagt, hey, kannst du jetzt Stein in Brot machen, wusste Jesus, hey, wenn es jetzt dran wäre zu essen, dann, mein Gott, mein Vater liebt mich, dann wird er mir ja zur Verpflegung geben. Und hat ja Gott dann später auch getan. Heißt ja dann, die Engel kamen zu ihm und haben ihm gedient. Weißt du, es ist, du kannst auf Jesus vertrauen, du kannst auf diese Liebe vertrauen, du kannst wirklich vertrauen, dass Gott dich liebt, auch wenn in deinem Leben es mal nicht alles so aussieht. Weißt du, wenn es mal aussieht, okay, als wäre das Gegenteil der Fall. Du weißt, Gott liebt dich und das wird sich durchsetzen. Genau. Genau, und was ja auch wirklich, die Liebe ist auch wirklich das Licht, weißt du, Jesus geht dann direkt weiter und redet von Licht und Finsternis, gerade auch in der Welt. Er sagt dann in Johannes 3, Vers 20 und 21, sagt er, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Und das ist auch wirklich, weißt du, die Liebe legt auch Dinge offen, weißt du, die Liebe leuchtet wie Licht auf Dinge und dann werden die Dinge offengelegt, weißt du, und das ist auch, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel dann siehst, dass vielleicht auch nicht alle immer auf deine Liebe so toll reagieren oder vielleicht auch ein bisschen Gegnerschaft kommt, weißt du, das ist doch, weil Dinge ans Licht kommen, weißt du, wenn halt böse Dinge ans Licht kommen, dann reagiert das halt nicht so gut. Aber weißt du, du weißt, dass es trotzdem das bewirkt, weil weißt du, an dem wird es ja offenbar. Weißt du, wenn die Menschen oder wenn gerade in der Welt, gerade auf die Liebe von uns, wenn da viel böse reagiert wird, werden ja diejenigen sehen, dass das wird ja ans Licht kommen, wer, weißt du, wo das Gute ist und nicht. Und weißt du, deswegen wird das sogar noch uns dienen. Deswegen kannst du dich, weißt du, du kannst dich voll auf die Liebe verlassen. Du kannst dich voll darauf verlassen, dass, weißt du, wenn du einfach in der Liebe und im Licht gehst, dann wirst du jeden Durchbruch haben und dann wird der Teufel nichts gegen dich haben. Amen. Das Ding ist zu hoch. Ich nehme meine High Heels das nächste Mal mit oder so ein Podest. Astrid, ja, genau, ich glaube, ich habe nicht dieselbe Schuhgröße, kann das sein? Okay. Als ich mich für den Intensivabend vorbereitet habe, ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen. Also ich kann mich an die nicht mehr erinnern. Meine Eltern haben sie mir erzählt, deswegen, was ich wiedergebe, ist das, was sie mir erzählt haben. Ich war wohl sehr, sehr klein und ich habe gerne telefonieren gespielt. Also so getan, als ob ich telefoniere mit niemandem auf der anderen Seite der Leitung. Und ich habe es nicht mit einem Spieltelefon gemacht, wie normale Kinder es tun. Ich habe es mit unserem Haustelefon gemacht. Und es sah dann wohl anscheinend so aus, ich habe einfach wahllos die Tasten gedrückt und dann einfach so getan, als ob ich mit jemandem telefoniere. Habe ich sehr oft gemacht und sehr gerne. Und eines Tages haben meine Eltern gemerkt, irgendwas stimmt bei diesem einen Anruf nicht so ganz. Es wurde dann festgestellt, dass ich bei jemandem rausgekommen bin. Also ich habe tatsächlich mit irgendjemandem telefoniert. Desto öfter ich die Tasten gedrückt habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo rauskomme. Deswegen denke ich, liegt es irgendwie nahe. Das Besondere hierbei ist, dass ich es nicht auf Deutsch getan habe, sondern auf Russisch. Das bedeutet, ich habe irgendwo irgendjemanden erreicht, der A, mich verstanden hat und B, es war ein Mann, der hat sogar verstanden, dass es ein kleines Kind ist und hat mitgespielt. Also ich habe mehrere Minuten mit ihm telefoniert und er hat verstanden, dass es ein Kind auf der anderen Leitung ist und der einfach mit ihm spielen möchte. Und das habe ich auch tatsächlich getan. Und ja, irgendwann haben meine Eltern das gemerkt und seitdem habe ich nicht mehr mit dem Haustelefon spielen dürfen. Dafür ist es jetzt ein großer Teil von meinem Job, deswegen ist das, glaube ich, ganz okay. Was mir dann irgendwie aufgefallen ist, wie oft habe ich die falsche Nummer gewählt, dass ich überhaupt irgendwo rausgekommen bin, dass mich irgendjemand versteht und jemand, der mir zuhört. Er musste mir ja zuhören, um mit mir überhaupt zu kommunizieren. Und dann ist mir auch gefallen, dass es in der Welt auch Menschen gibt, die nach etwas suchen, die nach dieser richtigen Nummer in Anführungszeichen suchen. Jemand, der ihnen zuhört, jemand, der einfach mit ihnen spricht, mit ihnen redet, der einfach ihnen vielleicht die Leere, die im Herzen ist, einfach auf irgendeine gewisse Art und Weise füllt. Die suchen einfach nach dieser Nummer, nach diesem Weg. Und genau, gibt einfach so viele Wege und Nummern. Also ich habe 100 Nummern gewählt, die waren alle falsch, offensichtlich. Und das ist auch bei den Menschen so. Es gibt unterschiedliche Wege und Nummern, aber die wählen oft das Falsche. Oder die falsche Nummer, den falschen Weg. Oder kommen wo ganz anders raus, wo sie eigentlich raus wollen. Also jeder von uns hat bestimmt schon mal verwählt. Ich öfters. Und dann komme ich irgendwo raus, wo ich gar nicht rauskommen will. Aber okay. Für den einen ist es vielleicht nicht eine Nummer oder ein Anruf, die einen driften ab in Alkohol und sagen, hey, mein Herz ist leer, also leere ich auch die Flasche. Oder ich fülle meins mit Essen. Und es gibt so viele andere Sachen. Also das sind so viele Sachen, so viele Nummern können gewählt werden, so viele Wege können gewählt werden, die einfach falsch sind. Dabei ist es eigentlich total einfach. Und man braucht nicht mal ein Telefon dafür, nicht mal ein Netz. Also viele telefonieren ja mit einem Smartphone, mit einem Handy mittlerweile. Haustelefone sterben ja langsam aus. Und es ist auch total egal, wo du bist. Du kannst auf dem Berg sein, du kannst im tiefsten Dschungel von Amazonas sein oder beim Aldi oder bei der Fleischtheke. Es ist total egal, wo du bist. Und zwar gibt es Jesus, der hört uns einfach zu. Er hört uns zu und er spricht auch mit uns und wir brauchen dafür nicht mal ein Telefon. Und weil wir ja hier im Schwarmland sind, wird der Region ja nachgesagt, dass die Region sehr sparsam ist oder auf ihre Ausgaben extrem achtet. Und dann habe ich für alle Schwaben unter uns eine echt gute Nachricht. Zum Herrn zu beten oder zu rufen, kostet keinen Cent. Wir brauchen nicht mal Guthaben dafür. Also, da ist mir auf die Stelle in Jeremia 33,3 steht. Jeremia war zu dem Zeitpunkt gefangen, also nicht die beste Ausgangssituation überhaupt. Und er hat daher zu ihm gesagt, ruf mich. Bei einigen Übersetzungen gibt es sogar das Wort an, ruf mich an. Dann will ich dir antworten. Er möchte mit uns reden, er möchte mit uns kommunizieren, aber wir müssen ihn anrufen, in Anführungszeichen. Wir müssen zu ihm kommen und er wird uns auch antworten. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nimmt er nicht gleich ab oder an oder wie auch immer. Aber er wird auf jeden Fall uns antworten. Vielleicht auch nicht wie wir ihm zurufen, vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise, aber er wird auf jeden Fall uns auf irgendeine Art und Weise antworten. Vielleicht kennen das von euch ein paar. Bevor wir den Herrn rufen, rufen wir 3000 andere Leute vorher an. Oder wir googeln irgendetwas, weil, ja, es geht halt schneller. Dabei sollte der Herr auf unsere Kurzwahl sein. Er sollte unsere erste Anlaufstelle sein, bevor wir die 3000 anderen Nummern vorher ausprobieren. Er sollte unsere Nummer 1 sein. Also Kurzwahlen, es ist eine Nummer und dann rufst du automatisch bei dir daheim an zum Beispiel oder bei deiner Mutter oder beim Vater oder wo auch immer, da rufst du sofort an und somit sollte auch der Herr wirklich unsere Kurzwahl sein, also unsere Nummer 1 sein. Da ist mir auch ein echt gutes Beispiel eingefallen, angenommen irgendwas stimmt mit dem Auto nicht oder mit unserem Auto, mit eurem Auto, was machen wir? Möglichkeit Nummer 1 oder wir googeln oder wir rufen jemanden an, wo wir wissen, der weiß ganz genau, was dieses Geräusch bedeutet. Der kann mir genau sagen, Zündkerzen, Bremsen oder was auch immer. Warum haben wir aber nicht von Anfang an den Herrn zugerufen? Warum habe ich gefragt, Herr, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich weiß, du weißt es. Das heißt, ja, was ist kaputt? Sag mir, was kaputt ist. Oder was muss ich tun? Vielleicht brauche ich auch ein neues Auto. Es könnte ja sein, dass der Herr mir ein neues Auto geben will. Was auch immer. Aber warum tun wir es nicht? Etwa, weil in der Bibel es noch keine Autos gab. Ich meine, Kutschen waren dort Hightech Nummer 1. Oder warum? Warum tun wir das nicht? Wir grenzen Jesus und den Herrn einfach komplett ein. Wir haben hier bei Glory Life so viele starke Wunder erlebt, so viele starke Zeugnisse gehört. Also ich glaube extrem, also unglaublich, auch nicht erklärbar, den menschlichen Verstand wirklich, wenn ich es jemandem erklären würde, würde es mir, glaube ich, nicht glauben. Ich glaube, das geht vielen von uns so. Genau. Und trotzdem rufen wir zuerst unseren besten Freund an, wo wir wissen, der ist Kfz-Mechatroniker. Oder in meinem Fall würde ich meinen Mann oder meinen Papa anrufen, meinen leiblichen Vater. Weil ich weiß, der hat das bestimmt schon mal erlebt. Er kann mir helfen. Und dann gibt es auch diese eine Stelle, die auch draußen in der Welt total bekannt ist. Beim Herrn ist nichts unmöglich. Aber wir grenzen ihn auf gewisse Möglichkeiten ein. Wir grenzen ein, er kann Toten davor wecken, nach 3 Tagen. Vollkommen. Aber mein Auto? Nee, das geht nicht. Meine Eltern haben mal in Spanien ihr Handy vergessen. Und dann kam es in Deutschland wieder an. Also ich bitte dich, Philippus Airline geht nicht nur für Menschen. Also es gibt auch für Gegenstände. Und wir grenzen einfach die Möglichkeiten so extrem ein. Und das ist ein Fehler von uns. Also nicht der Herr hat gesagt, ja, ich kann Toten auch wecken, aber Smartphones und Autos reparieren, das ist außerhalb meiner Fähigkeiten. Das kann ich leider nicht. Das hat er nie gesagt. Und wird er auch nicht, weil bei ihm ist einfach nichts unmöglich. Das ist einfach unser Denken. Wir grenzen uns so extrem ein, dass wir auch dann irgendwann denken, nee, das kann er nicht. Dabei kann er einfach alles. Also er kann einfach alles machen. Bei ihm ist einfach nichts unmöglich. Und ich bin auf der festen Überzeugung, dass wenn wir Probleme haben oder vor irgendeiner Herausforderung stehen oder uns geht es nicht gut, wir haben eine Lehre etc. pp. und wir umgehend zum Herrn gerufen hätten, hätte er uns einen Weg gezeigt oder hat uns einen Weg gezeigt. Eine Möglichkeit, eine Lösung, vieles mehr. In Jeremia steht auch weiter, ich will dir gewaltige, unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Er möchte uns das Unmögliche zeigen. Er hat uns vieles Unmögliche gezeigt. Und ich glaube, er will uns noch mehr Unmögliches zeigen, wo wir am Ende sagen, hey, niemals hätte ich gedacht, dass das funktioniert, dass das geht. Das ist nicht erklärbar, nicht menschlich, nicht wissenschaftlich, nicht, keine Ahnung, irgendwelchen Theorien. Es ist nicht erklärbar. Er möchte uns das Unmögliche zeigen. Wir müssen aber zulassen, dass er uns das zeigen kann. Wenn wir von Anfang an sagen, nee, das kann er nicht, ja, dann wird er uns auch nicht zeigen. Warum sollte er? Also, warum sollte er uns etwas zeigen, wo wir am Ende gar nicht wollen, dass er uns das zeigt? Also wir müssen die Möglichkeit geben, uns oder offen zu sein für Dinge, die einfach unglaublich und unmöglich sind. Und dann werden sie auch geschehen. Wir waren der festen Überzeugung, dass Totenauferweckung, dass es geht. Wir waren der festen Überzeugung, dass Metalle und Schraube sich in Luft auflösen können. Und was haben wir gesehen? Genau das haben wir gesehen. Wir haben Metalle auflösen, wir haben Schrauben auflösen gesehen. Wir haben Totenauferweckung gesehen oder zumindest Zeugnisse von gehört und etc. und so weiter und so weiter. Ich habe noch nie eine gesehen, dafür müsste ich im Leichenhaus rumlaufen, das mache ich nicht. Nicht so ganz mein Lieblingsort oder Krankenhäuser. Aber ich weiß, dass es Leute gesehen haben. Das weiß ich einfach. Und ich weiß, dass es das gibt. Deswegen, und es klingelt, ich bin gleich so weit. Genau, also wenn wir ihn zulassen, das Unmögliche zu zeigen, wird er uns das Unmögliche zeigen. Deswegen lasst uns zuerst ihn anrufen, Anführungszeichen, und danach die 3000 andere Leute, aber um ihnen zu sagen, was der Herr uns gezeigt und gesagt hat und nicht andersrum. Halleluja. Sag mal, dem Herrn ist nichts unmöglich. Halleluja. Wie gut ist unser Gott. Und wie gut, dass wir ihn erleben und dass wir ihn ständig erleben können. Halleluja. Und dass wir uns weit aufmachen dafür, ihn noch mehr zu erleben. Und ich finde es so gewaltig, wir sind wirklich in dieser besonderen Zeit seit dem 10. Juli, wo Gott klar gesprochen hat, diese dreimonatige Fasten- und Gebets- und Fastenzeit einfach zu machen zusammen. Und es ist wirklich gewaltig, es haben sich ganz, ganz viele Leute gemeldet, auch per Mail, die mitmachen, ständig, täglich kommen Mails, die sagen, ich bin dabei. Also ich glaube, das ist wirklich aus dem Himmel gegeben, dass wir wirklich in dieser Zeit diese, und ich glaube wirklich, diese Unmöglichkeiten auch sprengen. Und ich glaube, Gott möchte uns in diesen 3 Monaten wirklich mitteilen, was groß und für den Verstand unfassbar scheint. Halleluja, weil Gott hat eine gute Zukunft für uns. Halleluja, weißt du das? Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat eine gute Zukunft für dich. Halleluja, eine Zukunft, vor der wir uns nicht fürchten müssen, egal was im Äußeren passieren mag, aber er wird für seine Gerechten sorgen. Und ich glaube, was Gott in dieser Zeit freisetzen möchte, ganz neu, ist ein Geist des Gebets. Und dass wir Gebet nicht mit irgendwie einem Stress oder was auch immer, einfach einer lästigen Pflichtübung verbinden, sondern dass Gebet und Beten Spaß macht. Wer hat es schon erlebt, dass Beten richtig Spaß macht? Halleluja. Beten macht doch richtig Spaß. Also ich finde, Beten macht richtig Spaß. Halleluja. Weil Gebet bringt Ergebnisse. Glaubensvolles Gebet bringt Ergebnisse. Das heißt in Jakobus 5, 16 und 17, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Wer ist hier gerecht? Wer ist gerecht? Halleluja. Wer ist gerecht? Wer ist gerecht? Hey, ich hoffe alle, oder? Sonst müsst ihr nochmal dem Herrn oder euch nochmal erretten lassen, weil seitdem wir errettet worden sind, seitdem wir gesagt haben, ja, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, sind wir gerecht. Wir sind sogar zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Das heißt, in 2. Korinther 5, 21 heißt es, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, wir sind vollkommen gerecht geworden. Nicht, weil wir gut waren, nicht, weil wir alles richtig gemacht hätten. Und es ist so wichtig, auch, dass wir wissen, wenn wir beten und auch beten in Vollmacht, weil wir sollten immer in Vollmacht beten und Unglauben wegkicken und Zweifel wegkicken, sondern sagen, Halleluja, der Herr hat mich gerecht gemacht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden. Also wird automatisch mein Gebet, das von Herzen kommt, in einer anderen Übersetzung heißt es, das ernstlich ist, hat große Macht. Ein Gebet, das von ganzem Herzen gebetet wird, hat große Macht. Und ich sag dir, Gott liebt Gebete, die von ganzem Herzen kommen. Er liebt es. Er hasst Lauheit. Hat er schon öfter gesagt, ja. Aber er liebt Feuer. Er liebt, wenn du feurig bist und wenn du deine Gebete mit Feuer und mit Eifrigkeit und mit Glauben und sagen, ja Herr, ja, ich lass dich nicht. Ich glaube, dass es passiert. Ich glaube, dass du ein Shift für unser Land hast. Und ich gebe mich nicht in irgendein, oder für Europa, ja, und diese Welt. Und ich gebe mich nicht zufrieden, was weiß ich, hunderte von Millionen Menschen einfach in die ewige Verdammnis rennen zu sehen, sondern ich glaube, es gibt ein Shift. Ich glaube, es gibt eine Reformation, eine Erweckung in diesem Land und auf diesem Kontinent, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Halleluja! Und dafür braucht's Gebet. Und das heißt Reden mit Gott, wo wir sagen, wo wir ihm unseren Glauben ausdrücken und sagen, Herr, ich vertraue dir, ich glaube das. Ich glaube dir, und wenn 1000 Stimmen sagen, es ist doch unmöglich, was will denn dein kleines Gebet ausrichten? Dann sagst du, und ich sage dir, es gibt keine kleinen Gebete bei Gerechten. Und es gibt keine kleinen Gebete, wenn mein Herz brennt, sondern es gibt starke Gebete. Halleluja. Weiß ich, egal wie laut sie sind, aber wenn du deinen Geist hervorkommen lässt, den Geist, Halleluja, der erweckt worden ist, dann sind es starke Gebete. Die ganze Nationen shiften, ja. Das heißt, hier Elia war ein Mensch wie du und ich. Weißt du, das war einer der absolut größten Propheten des Alten Testaments. Ich meine, der hat Wunder getan. Das ist der Hammer, ja. Der, was ich so stark finde, ist diese eine Sache, wo er vor dem König Ahab vor seinem Wagen noch her, vor seinem Wagen, ja, also die waren ja auch nicht langsam, hergelaufen ist. Und war schneller als der Wagen von Ahab. Also das ist schon übernatürlich. Also er hat ständig übernatürliche Sachen erlebt. War natürlich ein Prophet des Alten Testaments. Aber er sagt, er heißt hier, er war ein Mensch wie wir. Doch als er betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Wow! Wow! Dieser Mann Gottes betete und es fiel kein Regen 3,5 Jahre. Was passiert, wenn Söhne Gottes im neuen Bund in Einheit beten, dass das Feuer Gottes wirklich brennt, zu brennen anfängt? Halleluja! Dass es ein Shift gibt und dieses Land und dieser Kontinent nicht vor die Hunde geht, sondern Erweckung sieht. Halleluja. Wie kann es nicht beantwortet werden, wenn wir von ganzem Herzen beten? Halleluja. Und wenn wir unsere Zunge im Zaun halten, nicht unsere Gebete danach wieder für null und nichtig erklären, indem wir auf die Politiker schimpfen und sagen, was alles übel ist und was alles nicht geht und wie das alles noch weitergehen wird. Halleluja. Lasst uns mit einer Zunge sprechen und beten. Und nicht unsere Gebete wieder null und nichtig machen, sondern vertrauen wir wirklich dem Gebet, dass es große Macht hat. Dass jedes Gebet, das du betest, große Macht ist und viel bewirken wird. Ist das stark, welche Autorität uns Gott gegeben hat. Und wirklich tut es komplett weg. Ach, ich bin nicht würdig. Und ja, das sind ein paar große Männer Gottes hier in Deutschland. Ja, unser Pastor, wenn der betet, ist stark. Und ja, es ist stark, auf jeden Fall. Aber wenn du betest, ist es auch stark. Halleluja. Und wenn wir in Einheit beten, einer schlägt wie viel? 1000, 2, 10.000, 3, 100.000, 4, 1 Million. Halleluja. 500 Millionen. Also ist es nicht, ja, glauben wir doch mal dem Wort Gottes, oder? Wie wäre es, wenn wir einfach mal anfangen, dem Wort Gottes zu glauben? Hat Gott gelogen? Kann Gott lügen? Er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Und wenn er sagt, dass das Gebet eines Gerechten große Macht hat und viel bewirken kann, dann sag nicht, ja, bei allen, aber nicht bei mir. Sondern nimm es. Du bist, wie wir es vorhin gehört haben, ein Freund Gottes. Halleluja. Und ein Freund Gottes zu sein, bedeutet, er vertraut dir Sachen an, auch von denen er möchte, dass du sie betest. Das heißt, an einer anderen Stelle, Gott tut nichts, es sei denn, er hat es seinen Propheten, seinen Freunden vorher offenbart. Halleluja. Wir sind Freunde Gottes. Und ich glaube, auch in diesen 3 Monaten möchte er uns wirklich Dinge offenbaren. Möchte er uns offenbaren, wie er ist, was er tun möchte. Wie wir beten sollen, was du beten sollst, was wir gemeinsam beten sollen, wie dieses Land und dieser Kontinent ins Licht kommt. Halleluja. Und ich glaube, weißt du, lass uns anfangen, durch diesen Kontinent im Licht zu sehen. Nicht dieser alte, dunkle Kontinent, nur noch Krieg oder was auch immer und Verderben. Nein, Gott sagt, sieh diesen Kontinent schon im Licht. Sieh die Menschen gerettet. Sieh, wie eine Riesenernte im Begriff ist, hervorzukommen. Halleluja. Und ich glaube das von ganzem Herzen, weil Gott liebt die Menschen. Und so wie er dich und mich rausgeholt hat, wirklich aus der Finsternis, wird er noch ganz viele Millionen rausholen aus der Finsternis. Halleluja. Am Samstag auf der Straße werden wir sehen, wie viele, 50, wir glauben für auf jeden Fall 50 Bekehrungen, die Gott ja aus der Finsternis ins Licht holen möchte. Und die eine Sache ist, auf die Straße zu gehen und die andere Sache ist, dafür zu beten und zu glauben, sich einzumachen und sagen, ja, Herr, ich vertraue dir, dass viele, viele, viele Menschen in dein Reich kommen und dass, wenn ich bete, dass wirklich Erschütterungen gibt. Weißt du, unsere Gebete, sie sind wie Dynamit. Sie sind wie Dynamit, sie pushen die Hindernisse weg, die in der unsichtbaren Welt noch da sind. Also niemals, denk niemals kleine Gebete und unbedeutende Gebete. Und das Zweite ist auch, trau dich, wirklich vom Herrn zu erwarten und Großes zu erwarten. Und bete nicht, weil du denkst, auch wenn ich nichts erwarte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Weißt du, das wäre absolut falsch. Weil Gott tut nichts, es sei denn durch Gebet von seinen Söhnen und Töchtern. Durch den Austausch, weil er möchte Beziehung. Es ist ja keine Religion, sondern er möchte Beziehung. Deshalb lass dein Herz sprechen und er legt die Dinge ja auf dein Herz. Und dann bete es aus und sag, ja, dafür bete ich, dass meine Nachbarschaft ins Reich Gottes kommt. Halleluja. Dass mein Arbeitsplatz erleuchtet wird. Dass meine Stadt erleuchtet wird. Dass sie nicht länger in der Finsternis und in die Irre gehen, sondern dass sie alle reinkommen, errettet werden. Halleluja. Und Gott beantwortet Gebet. Er liebt es, Gebet zu beantworten. Er beliebt es, dass Großes passiert, dass Starkes passiert. Weil die Söhne glauben, weil sie nicht beten, weil sie Angst haben, kann ich nicht enttäuscht werden, sondern weil sie seinem Wort glauben und sagen, Halleluja, ein ernstliches Gebet, ein Gebet aus ganzem Herzen wird viel bewirken und hat große Macht. Halleluja, seid ihr bereit, diese Gebete zu beten, den Herrn zu bestürmen für das, wofür euer Herz brennt und unser Herz brennt und nicht auf Sichtbare zu schauen, sondern im Glauben auf das, was Gott schon vorbereitet hat. Halleluja, Amen. Wir danken dir für den Geist des Gebets. Wir danken, dass er fällt in dieser Zeit und dass wir Großes und Unfassbares sehen werden, was du schon vorbereitet hast. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Ja, das ist das Schlüsselgebet. Ich glaube, es ist alles eine Frage des Bewusstseins. Der Tobi hat es am Anfang gesagt, das ist alles eine Frage des Bewusstseins. Das hat mich die ganzen Predigten durchverfolgt. Und ich glaube, das ist es wirklich. Das ist eine Frage des Bewusstseins. Ja? Und da kannst du anfangen beim Gebet. Welches Bewusstsein hast du? Hast du das Bewusstsein, dass das geschieht, was du betest? Ja? Diese Erwartungshaltung? Ja? Hast du das Bewusstsein, dass du sein Freund bist, ein Freund Gottes, dass du jederzeit durchgestellt wirst zum Thron? Ja? Wenn du anrufst, ja? Da gibt es keine Warteschleife, ja? Von 2 Stunden. Gibt's einfach nicht. Du wirst sofort durchgestellt, weil du rufst ja an. Hör mal, sag mal zu deinen Nachbarn, du rufst ja an, ja? Wenn wir dieses Bewusstsein haben, ja, dass wir ein Freund Gottes sind und dass wir jederzeit durchgestellt werden, wie viel mehr wirst du anfangen zu beten? Ja, wenn du denkst, hör ich mal, das bringt ja was, wenn ich mit Gott spreche, wenn ich meine Probleme mit Gott regel und nicht selber regel oder nur mit meinem Ehepartner regel oder mit meinem Chef regel, ich regel meine Probleme mit Gott. Das heißt, ich spreche trotzdem mit meinem Ehepartner, ja, mit meinem Chef, ja. Aber du regelst doch die Sachen, regelst du mit Gott? Große Sachen? Kleine Sachen, mittlere Sachen, alle Sachen. Mit wem willst du es sonst regeln? Er ist ja dein Erretter, ja. Er hat dich herausgeholt, ja. Du hast dich nicht selber rausgezogen, ging ja auch schlecht. Aber er hat dich rausgeholt, ja. Und er kann das, weißt du, er kann das. Ja, hast du dieses Bewusstsein auch, dass du ein Freund Gottes bist, dass du wirklich bei ihm wirklich bekannt bist, ja. Wenn die Engel sagen, ja, der Andreas ruft an, ja, Gott ist sofort am Rohr, ja. Hast du dieses Bewusstsein, ja? Du wirst deine Worte genau wählen, weil du nicht mit dem Sekretär redest, sondern mit Gott selber, ja? Du wirst genau überlegen, was du bittest, ja? Du wirst genau artikulieren, ja, was du möchtest, ja? Und genau auch wissen, was du willst, ja? Gott ist da, weißt du? Er ist da, weißt du? Und es gibt kleine Wunder, es gibt große Wunder, vielleicht sind auch alle Wunder gleich groß, aber mir scheint es so, es gibt größere Wunder und es gibt große Wunder und sehr große Wunder, ja, so Totenauferweckung, hast du das Bewusstsein, dass du das erleben willst und nicht erst in ferner Rentenzeit, sondern möglichst noch diese Woche, ja, möglichst noch diese Woche, klar muss erstmal jemand sterben, aber aber ja, es gibt ja Leichenhallen und Friedhöfe. Ja, weißt du, ich glaube, das ist alles eine Frage des Bewusstseins. Mit welchem Bewusstsein lebst du? Ja, hast du dieses Bewusstsein, dass du eine neue Schöpfung bist? Ja, dass sich Gott komplett neu gemacht hat? Ja, dass das nichts mehr mit dem Alten zu tun hat? Ja, das sieht vielleicht noch aus wie das Alte, aber du bist in eine Form gepresst. Du bist völlig neu. Du bist völlig neu gemacht und du kannst es anzapfen, ja, das heißt, daher, wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn du in diesem Bewusstsein lebst, in Christus zu sein, ja, und jedes Mal, das ist wirklich ein Trick, jedes Mal, wenn du dir dieses bewusst machst, kannst du wie ein Schalter wird da umgelegt, ja, und dann ist die Freude da, ja, dann ist die Freundlichkeit da, dann ist die Geduld da. Ja, wenn du in Christus bist, weißt du, du kannst jederzeit in deine wahre Natur hineingehen. Aber du musst dir dessen bewusst werden. Sonst bist du ja bewusstlos. Ja? Und Gott möchte, dass du bei Bewusstsein bist. Ja? Ja? Ja, sonst, und das sind viele Leute in der Welt, die sehen zwar aus, als ob sie leben, aber die sind bewusstlos, weil sie Jesus nicht kennen oder weil sie nicht wissen, was Jesus aus ihrem Leben gemacht hat. Aber wir wollen bewusst sein, wir wollen bewusst da hineingehen, wir wollen bewusst in dieses Leben hineingehen, ja. Wir wollen kühn und mutig sein, ja. Wir wollen vorangehen, wir wollen es ergreifen. Es hat alles was mit Ergreifen zu tun. Das Leben ergreifen, sein Leben ergreifen, weil das gehört ja dir, es kann niemand anders ergreifen, ja. Wenn die Astrid mein Leben ergreift, da habe ich nichts davon, ich will mein Leben ergreifen. Sie muss ihr Leben ergreifen, ja. Und du ergreifst dein Leben und du sagst, das ist mein Leben und ich will das voll leben, was Jesus für mich getan hat. Weißt du, der hat ja den Preis bezahlt, weil er gewusst hat, das lohnt sich, ja. Weil er gewusst hat, für jeden Einzelnen von uns lohnt sich das, ja. Und er wäre auch für einen Einzelnen von uns gestorben, ja. Und ans Kreuz gegangen, weil er gewusst hat, es lohnt sich, ja. Es lohnt sich, ja. Weil er weiß, was für eine neue Schöpfung in dir drin ist. Ja, und das ist so wie, ganz am Anfang kam mir das wie so, wenn du ein Bauteil machen willst, dann machst du erst einen Prototyp, ja. Und anhand von diesem Prototyp wird alles andere dann gepresst, in eine Form gepresst, ja. Und bei uns ist es auch so, der Prototyp ist Jesus, ja, und wir sind in diese Form hineingepresst, ja. Und dann bist du so wie Jesus, das ist in dir drinne, weißt du? So wie Jesus ist schon in dir drinne. Auf was wartest du noch? Auf besseres Wetter oder auf goldene Zeiten? Die Zeiten sind schon da, ja? Die Zeiten sind schon da, ja? Jedes Mal, wenn eine Erweckung war, hat es zu tun mit Gebet, ja? Mit Gebet und dass die Leute sich bewusst waren, was Gott mit ihnen gemacht hat, ja, wie er sie verändert hat, ja, und die sind dann einfach hineingegangen. Sie sind hineingegangen in dieses Bewusstsein, ja, und du lebst und die Sachen passieren. Du lebst und die Sachen passieren. Es geht einfach voran. Du lebst dieses Leben und du freust dich dabei. Du hast keinen Stress dabei. Ja? Und das ist unser Leben, ja? Und das ist auch das, was heute Abend kam, dieses Bewusstsein, ja? Wir leben in diesem Bewusstsein, ja? Dass starke Zeiten jetzt begonnen haben, ja? Das ist unser Bewusstsein, ja? Dass Gott einen Plan hat für Deutschland, mit Europa einen Plan hat, ja? Und einen großen Plan hat, ja? Und dass er einen Plan hat mit unserer Gemeinde und dass er einen Plan hat mit dir, ja? Ja? Dass du vorangehst und dein Land einnimmst, ja? Und dass du Position beziehst. Der Pastor Georg hat in letzter Zeit öfters mal gesprochen von die Position einnehmen, ja, deine Position einnehmen, ja, und wirklich deinen Stand einnehmen, da hineingehen. Was hat Jesus getan in deinem Leben, ja? Was hat er aus dir gemacht? Wer bist du überhaupt? Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat, ja. Das ist ein Bewusstsein, was in dir hervorkommt. Je mehr du Jesus kennenlernst, je mehr du Gemeinschaft hast, je öfter ihr beide telefoniert, umso mehr kommt das in dir zum Vorschein, ja. Ich bin ja geliebt, hoppla, ich bin ja geliebt, ja. Er kennt mich, ja, Gott kennt dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott kennt dich. Bist bekannt im Himmel. Du bist echt bekannt im Himmel. Und das ist gute Botschaft. Weißt du, wenn du bekannt bist, ist das gute Botschaft. Weißt du, mit vielen Arbeitsohren, hoffentlich weiß Gott nicht alles von mir oder so. Die neue Schöpfung ist bekannt im Himmel, weißt du? Die neue Schöpfung ist bekannt und die kommt hier hervor, ja? Weil du lernst, da drin zu leben, weil du in dieses Bewusstsein hineingehst, ich bin neu gemacht, da gibt's nichts Altes mehr, da gibt's keinen alten Kerl mehr oder keine alte Madame, sondern du bist jetzt neu gemacht, ja? Du bist neu gemacht, ja? Und du bist jetzt nicht mehr schüchtern, ja? Sondern du bist jetzt mutig, ja? Du bist kühn, du gehst voran, ja, und du nimmst dein Land ein, ja, und dann machst du dabei ein Tänzchen, ja, weil Jesus macht dich immer freier, du wirst immer freier, weißt du, wirst immer freier, ja, das heißt, die Freiheit ist ja schon drinne, genauso wie die Freude schon drin ist, und die kommt hervor, weil das Alte alles abbröckelt, ja, dieser ganze Knies, der bröckelt alles ab und das Gute, das Neue, Jesus kommt hervor. Ja? Und dann gucken die Leute und sagen, hör mal, die sind ja alle so frei in der Gemeinde, die sind ja alle so fröhlich. Ja? Wenn du mit dem einen sprichst, kannst du mit dem anderen sprechen, du hörst immer genau dasselbe. Ja? Was hörst du? Ja, Gott liebt mich, Gott hat mich frei gemacht, hörst du, ja? Ja, und er ist so gut, Gott ist gut, weißt du, Gott ist so gut. In der Welt denkt man, der Individualismus ist die Lösung, ja, da geht's dir gut, aber das ist eine Falle. Das tut dir überhaupt nicht gut. Es tut dir gut, so zu werden wie Jesus, so, dass es herauskommt aus dir. Dass die Liebe fließen darf, weißt du, die Liebe hat Sehnsucht, aus dir herauszufließen, zu strömen, einfach zu strömen, nach rechts, nach links, ohne viel Worte oder mit viel Worte, egal wie du gestrickt bist, aber sie will herausfließen, sie will einfach hervorkommen, die Liebe, aus deinem Leben, und sie kommt hervor, die lässt sich nicht mehr deckeln. Weißt du, die Liebe lässt sich nicht mehr deckeln. Sie sprudelt einfach aus dir heraus. Das Leben bricht sich Bahn. Ja, so ein Keimling, wenn der im Boden ist und ein Stein drauf liegt, der drückt den Stein hoch, ja, und drückt ihn zur Seite und dann wächst er, weil das Leben bricht sich Bahn. Und es bricht sich auch in uns Bahn und in dir. Vertrau doch auf das Leben, vertrau auf das, was Jesus in dir gemacht hat. Die neue Schöpfung ist schon drin und sie kommt hervor. Ja, brauchst dir nichts einzubilden, die kommt hervor. Die kommt einfach hervor und übernimmt dich komplett, ja. Du verlierst deine Angst vor dieser neuen Schöpfung und lässt sie einfach hervorkommen, ja. Du lässt sie übernehmen, ja. Und predigst da mal auf dem Schlossplatz jetzt am Samstag, wäre doch eine gute Sache, ja. Wenn du noch nie gepredigt hast, das ist deine Gelegenheit. Das ist gut, macht Spaß. Genau. Ja, Gott verändert uns. Ja, Gott verändert uns und das neue Leben bricht sich einfach Bahn. Ja, wir sollen nicht so klein denken von Gott. Gott bricht sich Bahn in uns. Der bricht sich durch, der bricht sich durch und er kommt hervor, ja. Und wir nehmen dieses Deutschland ein. Ich sagte, wir nehmen dieses Deutschland ein, ja. Wird bekannt sein als Jesus-Nation. Da bin ich überzeugt, als Jesus-Nation, ja. Da, die werden erzählen im Ausland, wenn du nach Deutschland fährst, du wirst überall von Jesus hören, ja. An jeder Straßenecke wirst du von Jesus hören, ja. Das wird dir vorkommen. Das wird dir vorkommen, wirklich. Dieses Land gehört Jesus, ja, es gehört ihm, ja, und es bricht sich Bahn, weißt du, die Christen stehen auf, der Leib wächst immer mehr zusammen und wir stehen für dieses Land, ja, wir stehen für unsere Nation. Das ist eine gute Sache. Freut ihr euch wirklich, freut ihr euch so richtig. Ich habe heute ein bisschen über das Sehen meditiert, über das Wort. Das Wort sehen kommt, wir kommen jetzt zur Sammlung, das Wort sehen kommt vom indogermanischen Wort See, und das heißt so viel wie loslassen. Ich finde das ganz interessant, heißt so viel wie loslassen, ja, und wenn du weißt, wie früher die Leute gesät haben, das sehen, und da hat so ein Tuch umhängen, ja. Und dann hat er in dem Tuch die ganzen Körner drin gehabt oder das Saatgut und hat er da reingegriffen und hat das so im Ring geworfen, so in meinem Kreis rumgeworfen. Ja, heute gibt's Saatmaschinen, aber damals haben die das so gemacht. Ich finde das wirklich ein schönes Bild. Im 2. Korinther 9 steht: Wer sparsam sät, wird sparsam ernten, aber wer segensvoll seht, wird auch segensvoll ernten. Das heißt, Segen heißt immer die volle Fülle, ja. Und es heißt weiter hinten, Gott hat uns das Saatgut gegeben zum Sehen, ja. Und wenn wir das so lernen, so zu sehen, weißt du, ob das nur Geld ist oder Liebe oder Freude oder Gottes Wort, ne, du solltest immer so sehen, ja. Egal, einfach rauswerfen, ne? Einfach rauswerfen. Du greifst da rein, holst es raus und pfefferst es in die Landschaft, ja? Immer rauspfeffern, ja? Immer auf guten Boden natürlich, ne? Und so ist es auch, wenn wir evangelisieren. Das ist so auch so ein bisschen, ja? Irgendjemand hat vorhin gesagt, du weißt nicht, ob die Leute sich nicht doch morgen bekehren, ja. Aber du wirfst es immer, ja. Und irgendwann wird schon Frucht tragen, ja. Du wirfst immer wieder raus, das Wort, ne. Das gute Wort, weißt du? Ja, so als Evangelist, ne. Immer raussehen, ja. Immer raus, reingreifen und raussehen, ja. Und so machen wir es auch beim Geben, ja. Beim Geben, wenn du gibst. Ja, manchmal ist so, da erwische ich mich ja auch dabei, da denkst du, oh, so viel, ja. Und ich gebe es dann doch, ne, aber manchmal ist dann nicht so, so dieses Loslassen dabei, ne, dieses. Und ich glaube, das sollten wir irgendwie lernen, loslassen dabei, ja. Wir müssen das Geld loslassen, ja. Wenn der Herr das zeigt und das Herz legt, du greifst rein in die Tasche, guckst gar nicht groß und pfefferst es in den Eimer rein, ja. Und das ist eigentlich Sehen, ja. Das ist eigentlich Sehen. Warum ist es so? Weil der Seemann weiß, wenn er sparsam sät, das heißt, wenn er die Hand mehr so zusammenballt beim Werfen, fallen nur wenige Körner, ja, und es gibt wenig Ernte, ja, es gibt dann nur vereinzelt Ähren, ja, und deswegen musst du großzügig werfen, ja. Großzügig werfen, ja. Und das ist auch, weißt du, das ist im Grunde genommen, ich glaube ganz sicher, bei jedem, bei mir habe ich es entdeckt, aber ich glaube, es ist bei jedem so, eigentlich ist das unsere Natur, ja, großzügig zu sehen, immer anhand von dem, was du hast, natürlich. Aber großzügig, das ist unsere Natur und die will herauskommen. Aber die Angst, die will festhalten, ja, die will einfach festhalten am Saatgut. Aber weißt du, du kannst das Saatgut nicht essen, weil das ist ja gedacht zum Säen und du kriegst dann keine Ernte. Und deswegen sollte man immer freigebig säen. Sagt so schön, also die Bibelstelle, segenvoll, ja, segenvoll, ja. Ja, nicht viel, steht nicht da, soll es nicht viel unbedingt geben, aber segensvoll. Die volle Fülle, ja, die volle Fülle, die volle Fülle. Ja, und so wollen wir geben heute Abend, ja, segensvoll.